warum es regnet und schneit? Weißt du, warum es Krieg gibt und Streit? Weißt du, warum wir lachen und weinen? Weißt du, warum die Sterne so winzig scheinen? Weißt du, warum es warm wird und kalt? Weißt du, warum wir jung sind und alt? Weißt du, warum einer Geschichten schreibt? Weißt du, warum?